Globale seismische Verschiebungen. Im Rahmen unserer Suche nach einem tieferen Verständnis für die Herausforderungen in den Organisationen möchte ich Sie einladen, über 7 seismische Verschiebungen nachzudenken, die das neue Zeitalter der Wissensarbeit mit sich gebracht hat. Sie bilden den Kontext der heutigen Arbeitswelt und auch Ihrer persönlichen Herausforderungen. Globalisierung der Märkte und Technologien. Neue Technologien verwandeln die meisten lokalen, regionalen und nationalen Märkte in globale Märkte ohne Grenzen. Entstehung einer universellen Konnektivität. In ihrem Buch Web Attack schreiben Evans und Worster: Wenn jeder ausgiebig mit allen anderen kommunizieren kann, werden die engen, fest verdrahteten Kommunikationskanäle, die bisher die Menschen miteinander verbunden haben, obsolet. Und damit auch alle Unternehmensstrukturen, die derartige Kanäle aufgebaut oder sie für ihren Wettbewerbsvorteil genutzt haben. Diese Flutwelle universaler Verknüpfungen löst den Kitt auf, der die wirtschaftlichen Aktivitäten zusammenhält. Und sie wird wie nichts zuvor den Informationsfluss vom Güterfluss trennen und jeden seinen eigenen wirtschaftlichen Gesetzen folgen lassen. Demokratisierung der Informationen bzw. Erwartungen. Das Internet wird von niemandem gemanagt. Das ist ein Wandel von globalem Ausmaß. Zum ersten Mal in der Geschichte erklingt die reine Stimme des menschlichen Geistes in Millionen völlig spontaner Gespräche, die durch keine Grenzen behindert werden. Die Informationen in Echtzeit bestimmen die Erwartungen und den gesellschaftlichen Willen, auf denen letztlich der politische Wille beruht, der sich auf jeden von uns auswirkt. Exponentielles Anwachsen des Wettbewerbs. Die Internet- und die Satellitentechnologie machen jeden, der einen Anschluss hat, zu einem potenziellen Konkurrenten. Die Organisationen müssen ständig bessere Wege entwickeln, um sich gegen niedrigere Arbeits- und Materialkosten, schnellere Innovation, größere Effizienz und höhere Qualität behaupten zu können. Die Kräfte des freien Unternehmertums und des freien Wettbewerbs treiben die Qualität hoch und die Kosten nach unten. Sie verlangen mehr Schnelligkeit und Flexibilität bei der Erledigung des Jobs, für den der Kunde uns angeheuert hat. Niemand kann es sich leisten, sich lediglich die Konkurrenz oder sogar Spitzenleistungen zum Maßstab zu nehmen. Wir müssen uns an der Weltklasse messen. Verlagerung der Erzeugung von Vermögen vom finanziellen Kapital zum intellektuellen und sozialen. Die Erzeugung von Vermögen hat sich vom Geld zu den Menschen verlagert. Vom finanziellen Kapital zum Humankapital, sowohl dem intellektuellen als auch dem sozialen, das alle Dimensionen umfasst. Über 2/3 der Wertschöpfung bei den heutigen Produkten stammen aus Wissensarbeit. Vor 20 Jahren war es nicht einmal 1/3. Selbstvermarktung. Die Leute sind immer besser informiert. Sie kennen die Optionen und Alternativen besser als je zuvor. Auf dem Arbeitsmarkt kommt es zur Selbstvermarktung. Den Leuten wird zunehmend bewusst, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen. Die Wissensarbeiter widersetzen sich den Bemühungen des Managements, sie in Schubladen zu stecken, und sind damit immer stärker entschlossen, sich selbst zu einer Marke zu machen. Permanentes Wildwasser. Wir leben in einer wirbelnden, sich ständig verändernden Umgebung. In turbulenten Wildwassern muss jeder Einzelne etwas in sich haben, von dem er sich bei seinen Entscheidungen leiten lässt. Jeder muss den Zweck und die Leitprinzipien des Teams und der Organisation selbstständig verstehen. Wenn man versucht, die Leute zu managen, hören sie einen gar nicht. Der Lärm, das Tosen, die Unmittelbarkeit und die Dringlichkeit all der dynamischen Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen, sind schlicht und einfach zu groß.